Schnauze! Was machst denn du da, Alte? Guck mir! Ja, aber was soll das denn heißen? Stimmt doch gar nicht. So, wir sitzen jetzt hier gerade im Zug nach zum Flughafen in Kopenhagen und werden dann wieder nach Berlin fliegen. Oskar ist gerade total albern und hat ganz schöne Worte geschrieben. Kannst du das auch vorlesen, was du geschrieben hast, Oskar? Ja, cool. Was steht denn da? Was steht denn da? Was steht hier? Hä? Oskar hat ganz schöne Wörter geschrieben hier. Polen kann er schon schreiben. Und Pups. Und Popo. Und Pullern. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Was denn? Wo steht der Zug gerade? Na gut, ich leg dann mal wieder auf. Ahoi, apuri, bis bald in Berlin, wir kommen wieder. Sag mal tschüss. Tschüss. Also, Oskar meinte tschüss. Hi, hi, heißt das auf Dänisch. Hi, hi, mit euch.